Schlafe, meine Liebling, träum von lauter Blüten. Schlafe, meine Liebling, Englein, dich behüten. Englein singen die Rühne dem Traum. Leise, meine Lieb, du hörst es kaum, sie singen. Schlaf, mein Liebling, träum von lauter Rosen. Schlaf, mein Liebling, Sternlein, dich liebkosen. Morgen wird die Sonne wieder scheinen. Schlaf, mein Liebling, schlaf ein. Schlaf, meine Liebling, schlaf.